Und so tadelte denn Kant mit Recht an den christlichen Kirchen, dass sie zuerst alle Menschen zu Juden umwandeln, indem sie die Bedeutung Jesu Christi darein setzen, dass er der historisch erwartete jüdische Messias gewesen sei. Würde uns das Judentum nicht auf diese Weise innerlich eingeimpft, die Juden von Fleisch und Blut würden eine weit geringere Gefahr für unsere Kultur bedeuten. Seite 935, Grundlagen des 19. Jahrhunderts, München 1899. Denn dass diese bis vor wenigen Jahren, ja heute noch meistens semitisch genannte Kultur, keine semitische, sondern im Gegenteil eine Beute der Semiten war, ist heute mit absoluter Sicherheit festgestellt. Jene großen, grundlegenden Leistungen in der mythischen Darstellung der Natur, in der Astronomie, der Zahlenlehre, den Einteilungen des Jahres, der Monde, der Tage, der Stunden, in der Aufstellung rechtlicher Grundbegriffe und so weiter, Leistungen, die noch heute einen Bestandteil unseres täglichen Lebens bilden, sind das Werk eines Volkes, welches aus den aus Arabien ununterbrochen hineinströmenden semitischen Wellen, später aber außerdem vom Westen her von jenen wiederum ganz anderen Menschenstamm der Syrer, überschwemmt wurde, so dass es völlig verschwand, lautlos, ausgelöscht, ausgewischt, als wäre es nie gewesen. Von einem Kampfe erfährt man wenigstens bisher nichts, sondern diese Sumerer scheinen aus der Weltgeschichte in ähnlicher Weise verschwunden zu sein, wie das Volk der Römer spurlos verschwand, als es seine Tore denselben oder ähnlichen syrosemitischen Elementen geöffnet hatte, und wie wir Germanen schon halb verschwunden sind und morgen ganz verschwinden werden, wenn wir nicht endlich die Bedeutung der Rasse für unsere Kultur erkennen. Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 1904, Seite 51. Buchenberger, badischer Minister. Die verbreitetsten Arten der Bewucherung knüpfen sich an den Viehhandel und an den Grundstückshandel, sowie an den aus letzterem und aus Erbschaftsauseinandersetzungen sich ergebenden Protokollhandel, Zessionen. Und da mit diesen Geschäften auf dem flachen Lande vorwiegend Leute israelitischer Konfession sich abgeben, so wird es leicht verständlich, dass man gemeinhin geneigt ist, Wucher und Judentum zu identifizieren. So ist aus der Bewegung gegen die Auswüchse des Wirtschaftsverkehrs, wie sie in den Wuchergeschäften in so bedauerlicher Weise zutage treten, die sogenannte antisemitische Bewegung der Gegenwart herausgewachsen. Eine unbefangene Betrachtung darf und muss einräumen, dass in der Tat der gewerbsmäßige Wucher in den Landgemeinden vorwiegend, in einzelnen Gegenden ausschließlich von jüdischen Geschäftsleuten betrieben wird und dass die Gewandtheit, Verschlagenheit und unbarmherzige Rücksichtslosigkeit, die gerade die jüdischen Händler und Geldverleiher auszeichnet, gegendenweise den Wucher zu einer wahren Landplage über die bäuerliche Bevölkerung gebracht hat. In einer staatsanwaltschaftlichen Anklageschrift wird ein Bild von dem Wesen eines jüdischen Wucherers entworfen, das typisch für viele mit ähnlichen Geschäften sich abgebende Glaubensgenossen sein dürfte. Scharfer Verstand, erstaunliches Gedächtnis, ungewöhnliche rechnerische und handelsmännische Begabung, Schlauheit in der Erkenntnis des eigenen Vorteils, blitzschnelle Durchschauung der Schwächen der Schuldner, rastlose Energie in der Verfolgung der wuchermäßigen Pläne, Gewissenlosigkeit in der Wahl der Mittel, Mitleidlosigkeit und Brutalität in der Behandlung der Opfer und alle diese Eigenschaften im Dienste einer maßlosen Habgier, häufig dabei große Meisterschaft in der Herstellung verwirrender, bogenlanger Abrechnungsurkunden sowie Findigkeit in trügerischen Zahlengruppierungen und in der Herstellung sinndunkler Urkunden mit zweideutigen Fassungen, denen man nicht mit Unrecht die Bezeichnung Urkundenjargon beigelegt hat. Die geldliche Aussaugung der Bewucherten bis zur völligen Erschöpfung ist dabei nicht minder für diese Praktiken jüdischer Geschäftsleute charakteristisch als die unglaublichen moralischen Demütigungen, denen die Opfer manchmal ausgesetzt zu werden pflegen. Erscheint doch in einzelnen gerichtshängig gewordenen Wucherfällen die persönliche Freiheit des Schuldners fast aufgehoben und dieser zur Rolle eines willensunfähigen Hörigen des Gläubigers verurteilt. Er arbeitet nur noch für diesen, und je mehr er sich abmüht, von den Schlingen sich loszumachen, umso sicherer weiß ihn mit immer neuen Versprechungen, Drohungen, irreführenden Regen der Wucherer in seiner Gewalt zu erhalten. Agrarwesen und Agrarpolitik 1894, Seite 217 und folgende. Dr. Friedrich Lange: Die Judenfrage ist heute keine Frage mehr in dem Sinne ob, sondern nur noch in dem wie. Denn inzwischen haben alle humanitären Schlagwörter an den Tatsachen ihre Kraft verloren. Den Geist Lessings lassen wir ungestört, denn um des Glaubens willen wird in deutschen Landen wohl ein protestantischer Pfarrer gemaßregelt, auch hat die evangelische Bevölkerung ihre liebe Not, den ultramontanen Appetit von sich abzuwehren, aber den Juden stört niemand in seiner Glaubensübung. Er mag sich Synagogen bauen, wo und wie viele er will. Nein, über diese Verschiebung der Gesichtspunkte sind wir hinaus. Jeder Deutsche weiß heute, dass es nicht die Glaubensgenossenschaft, sondern die Rasse und ihre unsittlichen Instinkte sind, die wir zu bekämpfen haben. Seite 75. Andererseits möchte ich behaupten, dass es kaum einen Juden gibt, der nicht die Gesetze seines Interessengebietes ganz genau kennte. Und nicht nur durch den buchstäblichen Inhalt der Gesetze, sondern auch, was ihn immer noch mehr interessieren wird, die Schlupflöcher in ihrem Gewebe. Das ist der Unterschied zwischen Deutsch und Jüdisch. Und nun liegt die Frage so: Eine edle Rasse von angeborener Sittlichkeit, die trotz jahrhundertelanger Herrschaft römischer Juristen noch heute den Glauben festhält, ihr Gewissen sei ungeschriebenes Gesetz und kein geschriebenes dürfte mit dem unmittelbaren Gefühle von Recht und Unrecht in Konflikt kommen, daneben eine andere Rasse, die grundsätzlich alles für erlaubt hält, was nicht verboten ist, und immer auch, solange ihr Besitztrieb ungesättigt ist, praktisch nach diesem Grundsatz verfährt. Kann man es vor dem Gewissen der Menschheit verantworten, diese beiden so verschiedenen Rassen auf den gleichen Rechtsboden zu stellen? Wird der Jude auf diese Weise Gewissen erwerben? Oder ist es nicht sicherer, dass der Deutsche allmählich vom jüdischen Geiste lernt, sein Gewissen pensioniert und sich auf die aalglatten Kniffe einfuchst, wie der bezeichnende Ausdruck lautet, mit welchem man die Schlupflöcher der Gesetze aufspürt und erfolgreich benutzt? Wer in die Lebensanschauung unserer halb- und viertelgebildeten deutschen Geschäftsleute hineinleuchtet, der wird bald darüber volle Klarheit haben, dass der Ausgleich der Rassen, der auf dem sogenannten gemeinsamen Rechtsboden stattfindet, ein Ausgleich auf Kosten des deutschen Gewissens ist. Eine alte Erfahrung übrigens, dass wenn man Pferd und Esel zusammenspannt, nicht der Esel besser, sondern das Pferd schlechter wird. Seite 84 bis 85. Wir können noch keine Bartholomäusnacht oder sizilianische Vesper veranstalten. Gewiss nicht. Aber wir können und müssen uns des jüdischen Überflusses entledigen, wie es Russland auch tut und zu tun versucht hat. Erst das Schutzverhältnis statt des Bürgerrechts, dann die Beschränkung der Zahl für jede Stadt auf einen unveränderlichen Stand und endlich die für die Verwaltung das Recht, jüdische Missbräuche kurzerhand zu beschneiden. Reines Deutschtum, Berlin 1894. Adolf Bartels: Außer in seiner Geschichte der deutschen Literatur und seiner deutschen Dichtung der Gegenwart, wo er jeden Juden als solchen nennt und charakterisiert, hat Bartels die durch die Juden verursachte Literaturverderbnis auch in den besonderen Schriften Kritiker und Kritikaster mit dem Anhang »Das Judentum in der deutschen Literatur«, Leipzig 1903, Heinrich Heine, auch ein Denkmal, Dresden und Leipzig 1906, und die jüdische Presswirtschaft besonders in Heinegenossen dargestellt. Es ist hier der Ort, über das Judentum in der deutschen Literatur, dessen Einfluss von nun an bis in unsere Tage nie mehr völlig gebrochen worden ist, das Nötige zu sagen. Begonnen hat der Einfluss schon im Zeitalter der Romantik, als sich die Schlegel in den Berliner jüdischen Salons heimisch machten, mächtig und augenscheinlich wird er erst jetzt. Um nicht mehr und nicht minder handelt es sich als um eine zum guten Teil auch bewusste Verfälschung deutscher Literatur und Dichtung durch jüdischen Geist im Dienst spezifisch jüdischer Interessen unter der Maske des Kampfes für den politischen Fortschritt. Wir leugnen nicht, dass dieser Kampf an und für sich notwendig war. Wir geben sogar zu, dass die Juden Veranlassung hatten und klug handelten, den Kampf um ihre Emanzipation zu einem allgemeinen gegen den Staat des Restaurationszeitalters zu erweitern, aber wir stellen es als unbestreitbare geschichtliche Tatsache hin, dass der Kampf von ihnen in ganz ruchloser, das deutsche Wesen giftig anfressender Weise geführt worden ist. Nun sehen wir das Schauspiel, dass ein Bruchteil eines Volkes, das uns durch seine Rassennatur ferner steht als irgendeine europäische Nation, nicht etwa bloß von außen her seinen Einfluss geltend zu machen sucht, sondern unsere Sprache und Bildung benutzend, von innen heraus, schmarotzend im Nationalkörper hausend, den eigentümlichen Charakter unserer Literatur und Dichtung geradezu verdirbt, sein eigenes Wesen dem unsrigen unterschiebt, mehr dieses verächtlich behandelt und dabei doch den frechen Anspruch erhebt, die einzig in Betracht kommende deutsche Literatur und Dichtung zu geben. So stehen die Dinge in der Wirklichkeit, im Besonderen bei Heine und Börne, und es gehört der völlige Mangel an nationalem Instinkt dazu, der die deutschen Radikalen auszuzeichnen pflegt, sie anders zu sehen. Börne und Heine haben sich deutsche Kultur, soweit es ihnen möglich war, angeeignet, aber dem Geiste nach sind sie echte Juden geblieben. Jedenfalls steht nichts im Wege, Heine als den Vater der Dekadenz des 19. Jahrhunderts zu bezeichnen. Und das junge Deutschland, die sogenannte Literatenschule, war Dekadenz. Geschichte der deutschen Literatur, 3. und 4. Auflage, Leipzig, 1905, 2. Band, Seite 33. Da sehen wir nun, wie sich überall das verstreut lebende Judenvolk zum Träger dieser internationalen Tendenz macht, natürlich nicht zum Selbstlosen. Dass es faktisch das Völkerchaos will, weil es sich noch immer für das auserwählte Volk haltend und seines Rassencharakters sicher, dieses dann zu beherrschen hofft. Das ist die Judenfrage vom höchsten Gesichtspunkt aus gesehen. Gegen eine ehrliche Vertretung der internationalen Interessen wäre nichts einzuwenden, da diese ja da sind. Wohl aber ist ein internationales Ausbeutersystem, das die innere Schwächung aller Völker zur Bedingung hat, unerträglich. Und nichts anderes bedeutet die Herrschaft des Judentums, sie ist nur im Bunde mit der Dekadenz unter allen Völkern denkbar. Äußerlich kann eine scheinbare Blüte da sein, wie denn ja das moderne Judentum, um Geld zu machen, selbstverständlich eines allgemeinen Aufschwungs von Handel und Industrie auf Kosten der gewerblichen Kleinarbeit und des Landbaues bedarf. Aber der Wurm in der Blüte wird nie fehlen. Man kann es ruhig und bestimmt in dem einen Satze aussprechen: Zunahme des jüdischen Einflusses bedeutet nationale Zersetzung auf allen Gebieten. Heine Genossen, Dresden und Leipzig 1907, Seite 126. Dr. Willibald Henschel, geboren 1856. Ich wage es nicht zu entscheiden, ob heute nicht schon die Hälfte der deutschen Industrie, ganz abgesehen von dem Aktienbesitz, in jüdischen Händen ist. Dass es keinen jüdischen Bauern und nur wenige jüdische Rittergutsbesitzer gibt, erklärt sich wohl daraus, dass der deutsche Grundbesitz, zumal im Osten, den Charakter einer Erwerbsstätte verloren hat. In Galizien ist es anders. Dagegen fällt der Großgrundbesitz Frankreichs in immer weiterem Umfange an die Juden, weil er ihnen bei Errichtung ihrer Herrschaft notwendig ist. Hier erleben wir auch die überraschende Erscheinung, einen Rothschild an der Spitze der Bimetallisten und Silberinteressenten marschieren zu sehen, also der auf den Handerwerb gestellten Berufskreise. Hieraus erklärt sich ungezwungen die schon den Alten aufgefallene Unfähigkeit der Semiten zur Staatenbildung. Sie versteht es vortrefflich, einen gewachsenen Staat wie eine Zitrone auszuquetschen, sodass nichts als die Schale zurückbleibt. Aber das Schaffen und Hegen staatlicher Anlagen ist ihnen fremd. Eine gleich auffällige Sterilität zeigt der Semitismus trotz aller seiner Rührigkeit auch auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft. Die letztere ist ihm die melkende Kuh. Medizin und Rechtswissenschaft bilden seine Domänen. Auch gibt es in der ganzen Welt weder ein semitisches Epos noch eine Tragödie. Selbst die Juden, die doch so viel von ihrem tragischen Geschick zu erzählen wissen, haben nicht einmal den Versuch zu einer tragischen Dichtung unternommen.

der eigenen Niedertracht wird auf solche Weise noch ein moralisches Mäntelchen umgehängt. Der Jude, der einen Bauern ausplündern will, verbreitet vorher in der ganzen Umgebung geflissentlich, der Betreffende sei ein lüderlicher Mensch, ein schlechter Wirtschafter, ein Trunkenbold, ein Spieler und ähnliches mehr. Und wenn ihn dann der Jude zum Bankrott getrieben hat, so beklagt ihn niemand, denn alle finden, dass ihm nur sein Recht geschehen ist. Nach gleichem Rezept verfuhren die Engländer mit dem deutschen Volke. Der sogenannte Lord Northcliffe, der ursprünglich Harmsworth hieß, hat etwa 50 Zeitungen in England und im Auslande in seine Gewalt gebracht, um sie seit 1905 zu einer planmäßigen Propaganda gegen Deutschland zu verwerten. Zugleich ein Beweis dafür, von welcher Seite vorsätzlich auf den Krieg hingearbeitet wurde. Gewisse in Deutschland erscheinende Blätter haben diese deutschfeindliche Propaganda Englands eifrig unterstützt, so vor allem Berliner Tageblatt, Frankfurter Zeitung, Zukunft und Simplicissimus, die jede Gelegenheit benutzten, alle deutschen Zustände in den verächtlichsten Farben zu malen, Regierung, Adel, Militär, Beamtentum in hässlichstem Lichte zu zeigen und gelegentliche Skandalprozesse übermäßig breit zu treten. Auch diese Blätter befinden sich in jüdischen Händen. Wir wollen streng genug gegen uns selber sein, um zuzugeben, dass der Deutsche, besonders im Verkehr mit dem Auslande, empfindliche Mängel zeigt und in geringem Maße die Fähigkeit besitzt, sich fremde Sympathien zu erwerben. Besonders sind in den letzten Jahrzehnten von maßgebenden Stellen aus viele unbesonnene Äußerungen gefallen, die geeignet waren, das Misstrauen der fremden Völker, besonders den Neid Englands, zu erwecken. Und das Deutsche Reich in den Geruch kriegerischer Absichten und welteroberischer Pläne zu bringen, mit Unrecht. Allein all dies hätte nicht ausgereicht, die allgemeine Missachtung gegen den Deutschen zu nähren, wenn nicht ein besonderer Umstand hinzugekommen wäre. Die Juden im Auslande führen zumeist deutsche Namen und bedienen sich auch vorwiegend der deutschen Sprache. Was Wunder, wenn sie schlechtweg für Deutsche gelten. Die Handelsfirmen in Paris und London, die sich durch eine bedenkliche Geschäftsmoral unangenehm bemerkbar machen, sind vielfach in Händen von aus Deutschland eingewanderten Hebräern. Und so wird ihr schlechter Ruf auf Rechnung der Deutschen gesetzt. Germans are Swindlers, spricht man in England, weil man gemeinhin kaum andere Deutsche kennt als die eingewanderten deutschen Juden. Nicht viel anders ist es in Paris und schlimmer noch im Osten. Die Juden in Russland, Polen, Galizien, Ungarn, Rumänien und so weiter führen zumeist deutsche Namen. Sie heißen Silberstein, Rosenberg, Goldbaum, Veilchenfeld, Hirsch, Adler, Wolf und so weiter. Und da sie sich auch eines verdorbenen Deutsch, des sogenannten Jiddisch, bedienen, so gelten sie allgemein als Deutsche. Und was sie durch ihre schlimme Geschäftspraktik und ihr unsauberes Wesen an Verachtung auf sich laden, das wird den Deutschen zur Last gelegt. Im Hammer schilderte ein tschechischer Redakteur, wie er von Jugend auf eine unüberwindliche Abscheu gegen die Deutschen gehegt habe, die er allesamt für Betrüger und Wucherer hielt, bis er dann eines Tages entdeckte, dass es zweierlei Deutsche gibt und dass diejenigen, die er in seiner Jugend als Deutsche kennengelernt hatte, allesamt deutsch redende Juden waren. Dieser Umstand ist von jeher dem deutschen Namen im Auslande abträglich gewesen. Auch in den Ländern, die der deutsche Touristenstrom berührt, besonders in der Schweiz und Italien, ist es der Jude aus Deutschland, der sich durch garstige Manieren, lautes und anspruchsvolles Wesen am meisten bemerkbar macht und den deutschen Namen in Unehren bringt. Andererseits wirkt besonders das östliche Judentum in verhängnisvoller Weise auf das deutsche Leben zurück, da sich unser Judentum beständig aus dem Osten neu ergänzt. Es ist darum wichtig für uns, über das östliche Judentum näher unterrichtet zu sein. So mag denn über die jüdischen Verhältnisse in östlichen Ländern hier einiges gesagt sein. In Dänemark gelten die Juden als Tysk, Deutsche, so dass Tysk schließlich zum Schimpfwort wurde. Ebenso wurde das Benehmen jüdischer Badegäste aus Deutschland in dänischen Badeorten den Deutschen zur Last gelegt. Schon 1867 wies L. Passage in einem Buch Schweden, Visby und Kopenhagen auf die allgemeine Abneigung in Schweden gegen die Deutschen hin, zu denen man die überheblich auftretenden zahlreichen Berliner und Stettiner Juden zählte. Auch hier wurde Tysk ein Schimpfwort. In Russland war eine Hauptursache des deutschen Hasses die Verwechslung von Deutsch und Jüdisch. Die Juden, durch ihre Ausbeutung der Massen verhasst, sprachen Jiddisch und wurden deshalb für Deutsche gehalten. Dies musste unter anderem die liberale Königliche Zeitung schon 1887 feststellen. In Rumänien dieselbe Erscheinung. Erschwerend kamen die Machenschaften des Eisenbahnspekulanten Strausberg und der Bankfirma Bleichröder hinzu. In Südafrika, in Südamerika, überall dasselbe. Mit Recht sagten 1889 die Harfenklänge, kam aus dem Ausland die traurige Kunde, dass Deutsche dem Vaterlande Schaden gemacht. Meist waren es Leute von jüdischem Bunde, die Deutsch gesprochen, doch jüdisch gedacht. Russland und Polen. Wir haben in Deutschland nicht nur mit den Juden zu rechnen, die bereits im Lande sind, sondern fast mehr noch mit dem beständigen Nachschub aus dem Osten. Alljährlich wandert eine große Schar russischer, polnischer und österreichischer Juden zu uns ins Reich herüber, um leider allzu leicht und allzu bald deutsches Staatsbürgerrecht zu erwerben und nicht selten schnell zu Reichtum und Einfluss zu gelangen. Es ist für uns von Belang, den Charakter dieser neuen Mitbürger zu kennen und einen Einblick in die Zustände zu tun, in denen sie in ihren früheren Wohnsitzen lebten, in Zustände, die sie auch zu uns herüber verpflanzen werden. Der russisch-polnische Jude bildet eine Besonderheit im jüdischen Volke. Er ist nicht von der gleichen Rasse wie der westeuropäische Jude. Die Hebräer selber unterscheiden streng zwischen den beiden Stämmen. Die westlichen Juden, die ihren Ausstrahlungsherd hauptsächlich in Spanien hatten, bezeichnen sich als Sephardim. Sie sind die echten Semitenjuden, die zum Teil mit den Arabern ins Land kamen, gekennzeichnet durch lange Schädelform, schmale Gesichter und Habichtsnasen. Sie halten sich für edler und blicken nicht ohne heimliche Geringschätzung auf die Aschkenasim, die östlichen Juden, die durch auffällige Kurzschädel gekennzeichnet sind. Die Aschkenasim sind als Khazarenjuden zu bezeichnen. Sie sind die Nachkömmlinge der um 800 nach Christus zum Judentum übergetretenen Khazaren, die als ein finnisch-tatarischer Volksstamm gelten. Sie sind nur mit einem geringen Teile jüdischen Blutes durchsetzt, nicht selten blond oder rötlich mit wasserblauen Augen und platten Nasen. Und wenn sie den Kaftan ausziehen und die charakteristischen Ohrlocken, die Payes, abschneiden, kann meist nur der scharfe Beobachter sie noch als Juden erkennen. Oft ist es nur der Ausdruck der Augen, der den Juden verrät, allenfalls noch der Zug um den Mund und die Klangfarbe der Sprache, am sichersten aber die Gesinnung. Denn was sie unzertrennlich mit dem Gesamtjudentum verbindet, ist die talmudische Geistesschulung, die tausendjährige strenge Absonderung von allen Völkern und ihr giftiger Hass gegen alle Nichtjuden. Darin sind alle Juden einig und erlangen durch dieses feste Band den Charakter einer menschenfeindlichen Verschwörung. Wie nur zu oft der Mischling und Renegat die Eigenschaften des Stammes Echten zu übertrumpfen sucht, so sind diese khazarischen Neujuden fast jüdischer als die alttestamentarischen. Sie sind in der Anwendung talmudischer Prinzipien schamloser, roher und schonungsloser als die Sephardim, und die Letzteren haben mit Recht das Gefühl, dass die Khazaren das Judentum bloßstellen. Die revolutionären Vorgänge in Russland haben ein erhöhtes Interesse an dem russischen Judentum erweckt. Unter denen, die die Verhältnisse im Lande kennen und die Wahrheit nicht zu verbergen brauchen, ist nur eine Stimme darüber, dass der Hebräer der eigentliche Träger der russischen Revolution ist. Er ist der Agitator, der Aufreizer in Versammlungen und in der Presse, der Anführer der naiven, aufgewiegelten Arbeiter- und Bauernscharen, der sich aber meist heimlich beiseite zu schieben weiß, sobald die aufgereizte Menge zum Angriff gebracht ist und die Kugeln des Gegners gefährlich werden. Doch verleiht ihm der fanatische Hass gegen Staat und Obrigkeit nicht selten auch den Mut, die eigene Persönlichkeit einzusetzen.